Sechstes Kapitel: Zweck der diplomatischen Schriftzeichen. Ehe wir uns der literarischen Seite der mittelalterlichen Überlieferung zuwenden, soll in diesem Abschnitt kurz einer auffälligen Erscheinung in den Urkunden des Mittelalters, nämlich der sogenannten diplomatischen Schriftzeichen, gedacht und über ihre wahre Natur und ihren Zweck berichtet werden. Eine Betrachtung der mittelalterlichen Urkunden lässt vor allem wunderlich gestaltete und verschnörkelte Figuren und Zeichnungen in die Augen fallen, eigentümliche Gebilde verschiedener Art, die regelmäßig und an bestimmten Stellen der urkundlichen Schriftstücke angebracht, das heißt mit der Feder gezeichnet sind. Diese wichtigsten dieser Zeichen sind das Monogramm, das Rekognitionszeichen, das Chrismon. Das diplomatische Monogramm soll, kurz gesagt, einen Ersatz für die Namensunterschrift des Ausstellers der Urkunde vorstellen, der, weil des Schreibens unkundig, nicht mit seinem Namenszuge unterzeichnen konnte. Der Platz für das Monogramm ist entweder mitten in der Unterschriftszeile oder rechts oder links zwischen ihr und dem Siegel. In Unterschied von einem modernen Monogramm enthält das diplomatische Handzeichen alle Buchstaben des Namens des betreffenden Herrschers. Diese Namensbuchstaben wurden vom Kanzler oder Notar in bzw. an einer von ihm gezeichneten Grundfigur, die in der Regel ein oder mehrere Kreuze von beliebiger Form und Größe darstellt, angebracht. Auch ein Viereck, eine Raute, ein Sechseck oder Kreis diente häufig als Grundfigur. Die Zeichnung des Monogramms wurde von Kanzleibeamten angefertigt. Man hat allerdings gefunden, dass unter den Karolingern den schreibunkundigen Herrschern die Möglichkeit einer persönlichen Beteiligung an der monogrammatischen Unterfertigung dadurch gegeben war, dass der das Monogramm zeichnende Beamte in der Figur ein kleines Strichhütchen ungezogen ließ und dass dann der König diesen sogenannten Vollziehungsakt nachträglich hinzufügte. Übrigens erlischt dieser Brauch seit Heinrich dem X. fast völlig und das Monogramm wird ganz in der Kanzlei gemacht. In den Urkunden der Päpste stellt das Bene Valete und die sogenannte Rota die monogrammatische Unterfertigung dar. Der Grundzug der Rota ist ein zweifaches Kreuz, das die Apostelnamen Petrus und Paulus und den Namen des betreffenden Papstes enthält. Das zweite in den mittelalterlichen Diplomen erscheinende Schriftzeichen ist das Rekognitionszeichen. Im Grundzug erscheint dieses Zeichen als eine höchst wunderliche glockenförmige oder bienenkorbförmige Figur, die mit den mannigfachsten Schnörkeln verziert ist. Das Rekognitionszeichen bezieht sich auf die Rekognition, das heißt die Unterfertigung des Kanzleibeamten, stellt also ein Handmal des Notars, des Kanzlers dar. Trotzdem die Kanzler und Notare der Schrift mächtig waren, haben sie merkwürdigerweise, wie die grafische Prüfung ergeben hat, schon sehr früh, nach dem Jahre 876, die Rekognitionszeile nicht mehr eigenhändig unter die Urkunde gesetzt, sondern einfach von dem jeweiligen Schreiber der Urkunde ausführen lassen. Ein drittes diplomatisches Zeichen, das Chrismon, steht am Anfang des urkundlichen Schriftstückes und gibt sich als eine längliche, schnörkelreiche Figur verschiedenster Form. Jede Kanzlei führt auf den von ihm ausgestellten Diplomen ihr besonderes Chrismon. Die Forschung erklärt dieses Zeichen als eine symbolische, monogrammatische Invocatio, das heißt Anrufung des Namens Gottes. Dieser allgemeine Befund hinsichtlich der diplomatischen Schriftzeichen, der von den Urkundenforschern selbstverständlich als echter Niederschlag historischer Wirklichkeit angesehen wird, scheint vortrefflich zu der geschichtlichen Tatsache zu passen, dass die mittelalterlichen Kaiser und Könige wohl sehr gut mit dem Schwerte, aber ganz und gar nicht mit dem Federkiel umzugehen verstanden. Wer wüsste etwa nicht, dass noch im späten Mittelalter Fürsten und Ritter mit Geringschätzung auf die Arbeit der Feder und überhaupt auf das wissenschaftliche Gehabe und Getue der Geistlichkeit herabblickten und sich wie Ludwig der Bayer stolz als Krieger rühmten, die von den Wissenschaften und gelehrten Subtilitäten nichts verstehen. Nun wollen wir zwar gerne glauben, dass die mittelalterlichen weltlichen Herrscher keine Lust und Muße hatten, sich auf gelehrte Subtilitäten einzulassen. Es macht uns aber stutzig, dass die Fürsten eine so elementare Kunst wie das Schreiben unter der Rubrik gelehrte Subtilität gerechnet haben sollen. Die Historiker pochen auf den urkundlich-geschichtlichen Befund und sagen, es ist so. Uns sagt eine Appellation an die Vernunft und Erfahrung, es kann nicht in Wirklichkeit so gewesen sein. Und zum Überfluss verrät die geschichtliche Überlieferung in diesem Punkt selbst ihre künstliche Genesis. Ganz auffällig ist nämlich der paläographische Befund, dass die merowingischen Könige schreiben konnten und ihre Urkunden selbst unterfertigten, während ihre Nachfolger, die Karolinger, und selbst der bedeutendste Vertreter dieser Dynastie, Karl der Große, unter dem nach der Überlieferung die Wissenschaften einen mächtigen Aufschwung nahmen, des Schreibens unkundig waren. Karl der Große erscheint in dieser Hinsicht als ein Rätsel. Karls Biograf Einhard berichtet im 19. und 25. Kapitel seiner Vita Karoli, die Erziehung seiner Kinder richtete er so ein, dass Söhne und Töchter zuerst in der Wissenschaft unterrichtet wurden, auf deren Erlernung er auch selbst seinen Fleiß verwandte. Im Lateinischen brachte er es so weit, dass er es wie Deutsch sprach, das Griechische aber konnte er besser verstehen als selber sprechen. Er wandte viel Mühe und Zeit auf, um sich in der Rhetorik, Dialektik, vorzüglich aber in der Astronomie zu unterrichten. Er erlernte die Kunst zu rechnen und erforschte mit emsigem Fleiß und großer Wissbegierde den Lauf der Gestirne. Auch zu schreiben versuchte er und pflegte deswegen Tafel und Büchlein im Bett unter dem Kopfkissen mit sich herumzuführen und in müßigen Stunden seine Hand an die Gestaltung von Buchstaben zu gewöhnen. Indes brachte er es hierin mit seinen Bemühungen nicht weit, da er es zu spät angefangen hatte.